Ich werde mich relativ kurz halten, also ich habe jetzt keinen wissenschaftlichen Vortrag, sondern wie gesagt, ich bin ja einer der drei eben, die sich eben mit Intimedia links unten solidarisiert haben und deswegen das Verfahren haben. Also wie gesagt, bisher ist es ja noch zu keinem Prozess oder sowas gekommen. Also bisher wissen wir nur, dass die sozusagen das Verfahren eröffnet wurde. Und ich will mir da halt eigentlich nochmal dazu was sagen, warum, also was Intimedia ist, also warum ist der ja vor allen Dingen auch für jetzt linke und linksliberale Zeitungen vor allen Dingen, schreibe aber auch Online-Zeitungen wie Telepolis und also was mich vor allen Dingen da auch also mit Intimedia verbindet, weil Intimedia ist ja erstmal von ihrer ganzen Geschichte jetzt also auch eine Ergänzung oder nicht ein Ersatz, aber eine Ergänzung zu diesen klassischen Medien. Und da wollte ich aber mal ein bisschen in die Historie gehen und sagen, dass eigentlich natürlich Medien und politischer Aktivismus, das hängt natürlich immer zusammen. Das heißt, schon vor 100 oder 1000 Jahren war eigentlich politischer Aktivismus mit Flugblättern, also zum Beispiel gerade im ausgehenden Mittelalter, dann mit den ersten Druckerzeugnissen, also ganz eng verbunden. Und es war schon immer so, dass die herrschenden, also sozusagen Kreise, besonders sensibel und akribisch reagierten, was eben da neu gedruckt wurde und was eben an Medien in den jeweiligen Stand der Produktivkräfte, um es mal so zu sagen, was da verbreitet wurde. Und die wurden natürlich besonders verfolgt, weil die natürlich eigentlich auch immer eben die politischen Aktionen und die politischen sozusagen Dinge weitergegeben haben und eine eminente Bedeutung hatte. Dann es war tatsächlich in der Zeit möglich. Man konnte eine Zeitung verbieten und eine Bewegung damit kaputt machen. Das war tatsächlich lange so. Und ich meine, das war bei den unterschiedlichsten Bewegungen hatten ihre Zeitungen und die Gegenbewegungen waren halt immer, also dieses Verbot oder diese Repression gegen das Gedruckte meistens eben, war halt immer sozusagen bekannt, egal in welchen, um welche Bewegungen es jetzt ging. Und es war auch nicht von ungefähr, dass vor 100 Jahren zum Beispiel die Revolutionäre, die leider gescheiterte Revolution in 1918/19, vor allen Dingen im Januar 1919, wo ja es tatsächlich die Möglichkeit gegeben hätte, eine Räterevolution in Deutschland, dass die das Zeitungsviertel besetzt hatten und dass die Kämpfe um den Zeitungsviertel, gerade um den Vorwärts, also um die konterrevolutionäre Zeitung Vorwärts in der SPD, dass das gerade darum ging, weil die eben wussten, wer die Zeitungen hat, der hat auch sozusagen einen Großteil der Revolution. Also da, allein daran erkennt man, wie wichtig sagen wir schon immer Medien waren, also das ist halt ganz wichtig, das ist nichts Neues, nur was eben tatsächlich Neues, es gab über Jahrhunderte im Grunde, war das gedruckte Wort, eben von Flugblättern in Zeitungen, natürlich hat er eben diese Bedeutung und das hat sich lange Zeit eigentlich nicht geändert, natürlich hat sich die Zeitungen geändert, es wurde mehr gedruckt, es wurde schneller gedruckt, es war natürlich ein Unterschied 1918 zu 68, aber es waren doch immer Zeitungen, die letztlich da eine Rolle spielten, auf beiden Seiten eben auch, ja, wie gesagt, entweder die wurden blockiert, die Springer oder besetzt wie Vorwärts 1918 oder eben selber gedruckt und dann setzte eben also Ende der 80er, Anfang der 90er durch die eben neuen Produktivkräfte setzten eben auf einmal ein, dass es Medien gibt, die nicht mehr gedruckt wurden. Das waren im Videobereich, das war Film und so weiter und Indymedia ist eigentlich dann eben so die Fortsetzung dieser Art von Medien eben, wie gesagt, weil es eben die Produktivkräfte hergegeben haben. Also das ist eigentlich nur das Neue gewesen und deswegen waren dann ab Ende der 90er Jahre auf einmal die Proteste, das heißt, die waren nicht mehr in erster Linie von Flugschriften oder von gedruckten Blättern oder Zeitungen abhängig, sondern es war auf einmal, lief über Internet erstmal. Und die erste Großprotest war dann tatsächlich eben Seattle und vor allen Dingen diese Art, Seattle damals 1998/99, ein Gipfel wurde blockiert, da war ja auch viel Mythologie, also woran das gescheitert ist, lag natürlich auch an den innerimperialistischen Widersprüchen, es wurde natürlich kurz geschlossen, also unter anderem, dass natürlich auch die Massen, die davor waren und da drumherum, dass die da auch ihren Beitrag zu gemacht hatten, das war es halt jetzt auch so, aber es war natürlich, aber vor allem, dass das so schnell und sozusagen von Seattle irgendwie in den USA, was viele gar nicht wussten, wir wussten vielleicht, dass das ein Ort ist, wo es gute Bands gab, aber viel mehr hat man da nicht gehört, ja, und dann eben, dass das so schnell rüberkam, das lag tatsächlich daran, das war das lief über Internet. Das war das erste Mal, dass die Aktivistinnen, die da vor Ort waren, sozusagen, also sozusagen zeitgleich oder nur wenig Zeit versetzt, immer gemeldet haben, was gerade da um diesen Gipfel herum passierte. Man war also sofort informiert, wenn man Computer oder so hatte, was an Repression war, was an wer festgenommen wurde, wo irgendwas gestürmt wurde. Ja. Und das war halt viel schneller, als es, sagen wir, mit Zeitungen auch nur möglich gewesen wäre und vor allen Dingen ungefiltert, weil natürlich in den Medien ist es natürlich klar, dass dann je nach der politischen Ausrüstung, aber es eben immer schon gefiltert war, konservativ mehr, aber auch bei eher unterschiedlichen linken Spektren war es natürlich auch immer, sozusagen, nach den Vorlieben der jeweiligen Journalistinnen. Und das war natürlich, das hat natürlich erstmal einen unheimlichen sozusagen Hype gegeben, also diese Vorstellung, und das war natürlich die Geburtsstunde von Indymedia ursprünglich, du bist jetzt selber das Medium, du machst das Medium selbst, das heißt, diese Vorstellung, wir brauchen gar keine Journalistinnen mehr, also sagen wir, unser Beruf wird eigentlich überflüssig, wo es ist ja die Journalistinnenunion oder auch die FAU, also die Gewerkschaft, wo ich drin bin, das würden die sich gar nicht gefallen lassen, wir wollen uns gar nicht überflüssig machen, sondern das ist ja unser Beruf, davon leben wir natürlich, also das von daher, das haben wir diesen, aber dieser Hype war natürlich auch falsch, aber politisch falsch, weil natürlich diese Vorstellung, das war aus dieser unmittelbaren sozusagen Erfahrung mit dem neuen Medium, wo man es auf einmal selber senden konnte, wo man auf einmal die Berichte selber schrieb und die wurden dann überall gelesen. Und das war natürlich die Geburtsstunde und innerhalb von kürzester Zeit haben sie es dann, so ab 98, 99, um die 2000 und so weiter, haben sie es dann diese Intimedia-Gruppen gebildet, fast in jedem Land und vor allen Dingen wuchs das, war gleichzeitig die Zeit, wo eben diese sogenannten globalisierungskritischen Proteste auch weltweit sozusagen, oder zumindest weltweit ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es war auf jeden Fall nicht nur in Europa, also in USA, in Kanada, in Japan, auch in Indien, also damals war, was heute viele vergessen, indische Bäuerinnen und Bauern machten das auf den Weg, kamen nach Europa, auch nach Köln und so weiter, dass solche Sachen passierten, also es war tatsächlich eine weltweite Bewegung, die eben nach dem Ende des Nominalsozialismus wieder eine sozusagen transnationale Perspektive hatte. Das war halt das relativ Neue. Und dass es eben dann zeitgleich ging mit dieser Ausbreitung, mit dieses neuen Mediums, dass sozusagen alles, was da gemacht wurde, gesagt wurde und so sofort ins Netz ging. Und innerhalb kurzer Zeit, überall, wo es Proteste gab, gab es dann diese Intimedia-Camps, das heißt Zelte oder kleine Räume oder je nachdem, wo es eben Computer gab, so wie hier, aber noch ein bisschen altmodischer. Und auch viel schwieriger eben noch zu machen. Es musste ja erst WLAN gesucht werden. Oft war das ja schon ein Kampf darum, dass das erlaubt war. Und genau, ja, oder ich weiß es muss ja irgend sowas gegeben haben, weil man konnte es ja dann schon kommunizieren. Und auf jeden Fall war es dann auch so, dass natürlich sofort immer die Geschichte in die Medien war auch immer selbstverständlich auch eine Geschichte von Repression. Das heißt, es war natürlich sofort erkannt und schon in Seattle wurde eben von Polizeipräsidenten und von der Gegenseite gesagt, dass es da jetzt ein neuer sozusagen Gefahrenquelle gibt, dass es Leute gäbe, die eben die Berichte sozusagen zeitnah sendeten und die das alles koordinierten. Da wurde schon da eben sehr stark, wurden die auch in Fokus der Repression und Kriminalisierung gerückt. Und einer der ersten Höhepunkte dieser Proteste war dann in Genua, der Repression 2001. Das war eigentlich, wenn man so will, der Höhepunkt dieser Bewegung, dieser Demo da damals auch, wo da Carlo Giuliano auch ermordet wurde auf der Demo und es gab auch hunderte Festnahmen. Es war aber auch eine sehr militante Demo, das heißt, es war jetzt nicht nur die Repression, sondern es war auch ein Akt des Widerstandes, auch ein sehr unterschiedlicher Widerstand, also auch, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auf jeden Fall war halt damals danach, also nach diesem Tag, wo da ganz viel passierte, wurde dann eben die Dia-Schule gestürmt, also die Dia-Schule war am Rande von Genua, wo die eben von den Organisatorinnen der Proteste, also schon vorher eingerichtet war, auch so angemeldet oder so in dem Rahmen angemeldet war ein, als Ort, vier Intimedia, dass die eben einen eigenen, das waren so viele Leute dann auch da, die von dort aus eben recherchiert haben. Es gab da Räume. Es war selber an dem, also ein paar Stunden bevor die gestimmt wurde, dann auch dort hatte da auch was geschrieben. Es gab dort Räume, wo eben Computer standen. Es gab dann also mindestens 2-3 Dutzend Leute, die da ständig eben berichtet haben, was los war. Also gerade nachdem gerade Giuliano ja umgekehrt wurde, dann auch auf ein riesiges Interesse, das natürlich alles stieß. Und es, die Leute haben natürlich praktischerweise, weil sie ja eben auch kein Geld für Hotels hat oder das auch nicht wollte, dort dann auch in den Räumen oder in der Umgebung auch übernachtet und geschlafen. Das heißt, das war dann natürlich Intimedia-Ort und war auch Schlafort für viele. Das war ja auch nicht so die Trennung, was ja auch die Idee von Intimedia war. Es gab keine Intimedia-Journalistinnen und andere, sondern alle, die konnten, die irgendwas gesehen, erlebt, erfahren hatten, konnten natürlich das dann auch übermitteln, schreiben und übermitteln. Das ist ja die Idee gewesen. Von daher, also das war dieser Ort und der wurde dann ja gestürmt. Es gab dann gerade an dem Ort diese, also erstmal eben diese brutalen Folterungen. Es wurden Leute in den Schlafsäcken verprügelt. Die Bilder gingen dann ja um die Welt, wo dann eben Blutlachen waren an Schlafsäcken und so. Schwer Verletzte wurden festgenommen. Es gab Leute, die waren über Wochen festgenommen und so. Also das ging auch als chilenische Sache. Das war so eine Art faschistoide Methoden, schon ging das in die Presse ein. Und das richtete es gerade eben nicht von ungefähr gegen diesen Ort, also eben gegen diesen Intimedia-Ort, weil eben das sozusagen als Gefahrengebiet gesehen wird, als Ort, wo Menschen Nachrichten rausschicken, wo sie es Menschen koordinieren, wo sie es Menschen versammeln. Und da war, also das war natürlich, Intimedia war da also ganz bewusst, das war kein Zufall oder kein Beifang, dass da jetzt auch Intimedia war, sondern die Intimedia-Zentrale wurde sozusagen so von der staatlichen Stellen, das muss man auch sagen, war damals ein faschistischer Innenminister, Sofini von der faschistischen Partei, damals in der Regierung Berlusconi, also wie gesagt, das ist nicht erst jetzt so, dass es faschistische Minister in Italien gibt, das war damals schon so, also und Fini war halt direkt aus dieser Tradition der ehemaligen Altfaschisten, die sich dann reformiert und so in die bürgerliche Konservativismus übergegangen ist und der war halt als Innenminister noch direkt vor Ort und hat den Einsatz auch geleitet und hat das auch so verkauft nach dem Motto, dass es in der, wo er Innenminister ist, dass da eben nicht irgendwelche Anarchisten und Chaoten irgendwie straflos irgendwas machen sollen. So hat er das auch kommuniziert und Intimedia, also das war so das erste Mal, wo eben diese relativ junge Plattform Intimedia angegriffen wurde, also massivst angegriffen und eben alle, die damit zu tun hatten und das hatte aber zur Folge, dass innerhalb von Stunden bis bekannt wurde, es Proteste gab über die Medien vor italienischen Einrichtungen, Botschaften, Konsulaten in aller Welt, also auch in Ländern, wo man das gar nicht erwartet, also bis hin damals in Ägypten, das war noch unter der besonders autoritären, auch dort gab es Proteste, also es war auf jeden Fall fast in allen Ländern, wirklich über den Globus, und das ging über mehrere Wochen und Monate und das hat eigentlich in die Medien auch bekannt gemacht, dass einmal die Repression und andererseits war das zu dieser Zeit das Medium, wo sich ganz viele informiert haben und wo dann die bürgerlichen Medien auf einmal daraus zitiert haben. Das heißt, die haben teilweise gar keine Leute vor Ort gehabt oder nichts gewusst und haben dann eben auf einmal Intimedia als Quelle entdeckt, was natürlich wahrscheinlich von den Intimedia-Gründerinnen ursprünglich auch nicht so sinnvoll war. Also das war so der Höhepunkt. Dann, wie gesagt, dann waren natürlich noch viele andere sozusagen Gipfelproteste auch, also das wird jetzt zu weit führen. Intimedia spielte dann immer eine Rolle, wurde dann auch immer professioneller, war immer auch, also auch bei anderen Gipfelprotesten, war immer auch Gegenstand von Repression. Es wurden Leute gezielt, also dann auch Intimedia-Leute gezielt sozusagen festgenommen, verhaftet und so, dann gab es auch so Schutzmechanismen, dass dann auch gesagt wurde schon, ja, das sind ja keine Journalistinnen und keine Journalisten. Das war dann schon immer das Argument, dass dieses nicht auf die Pressefreiheit berufen. Können, da komme ich am Ende nochmal drauf, weil das auch gerade mit dem aktuellen Fall ja noch immer so ist. Und dann setzte aber ein, wie gesagt, es gab dann auch, also das wäre jetzt natürlich zu, wieder zu weit führen, das genaue Zeug, der Verfall sozusagen der globalisierungskritischen Bewegung, also Genua war tatsächlich der Höhepunkt, und es gab, war dann noch länger auf einem relativ hohen Niveau, Evian war es dann noch und so, und dann aber setzte eben, eins ging um weniger Leute, das hatte ganz unterschiedliche Gründe, ganz objektiv solche Bewegungen haben nun mal auch das System, sie werden groß und verschwinden dann wieder oder werden geringer, also das ist eigentlich schon in den Bewegungen drin, dann kamen noch so Gründe wie diese islamistischen Anschläge vom 11. September 2001, die schon in dieser Bewegung so global gesehen, in den USA zumindest oder so im englischsprachigen Raum, auch eine ziemliche, sagen wir mal, Einbruch brachten. Da gibt es auch einen Film drüber, so aus zapatistischen Zusammenhängen, der Dritte Weltkrieg, der kurz danach gemacht wurde und der diesen Zusammenhang herstellte. Aber das will dazu weiter. Ich denke aber, das hat ja unterschiedliche Gründe und gleichzeitig begann auch sozusagen in die Media, also eine gewisse, ich würde das nennen, Bedeutungslosigkeit. Das heißt, die Leute, also in die Media war nicht mehr die bevorzugte Quelle, auch für außerparlamentarische Gruppen. Und spätestens 2007, als hier dann in Heiligendamm selber der große Gipfel war, der dann doch nochmal einen ziemlichen Aufbruch oder auch noch eine ziemliche Mobilisierung gebracht hatte, da zeigte sich eigentlich, dass in die Media, da gab es zwar auch noch in die Media Leute, die da vor Ort waren, aber es war längst nicht mehr in der Bedeutung, denn es war halt auch wieder eine technische Entwicklung. Viel mehr Leute hatten jetzt mittlerweile selber die Geräte oder dann setzte bald danach also mit Smartphone und den ganzen Sachen. Das heißt, du brauchtest gar nicht mehr diese Intimedia-Stellen haben, erst dies mit so vielen Arbeit erst sowas einzurichten. Und vor allen Dingen war es auch einfach so, dass dann Leute sagten, machten ihre eigenen Internetseiten, Internetpräsenz für konkrete Mobilisierungen, Gipfelsturm zum Beispiel oder für ganz konkrete Gipfel, dass in die Medien dann gar nicht mehr, also war dann, man könnte fast sagen, es hat sich ein bisschen überholt gehabt durch die Entwicklung, weil in die Medien war ja von der ganzen Vorstellung her, jeder und jede ist Selbstmedium, schickt da was rein, was natürlich dann auch zur Folge hatte, dass dann, wie gesagt, an einem Tag vielleicht hunderte Beiträge kamen, an anderen vielleicht kaum was, je nachdem, was gerade passiert war. Und dass natürlich die Beiträge, wenn ganz viel kam, waren dann natürlich die eigenen immer weiter runter. Das heißt, es ging ja sozusagen, es wurde ja am Anfang, war ja die Idee, es kommt halt, wie es kommt und es wird dann möglichst wenig reglementiert und so weiter. Und dann hat man halt gemerkt, das hat halt auch Nachteile. Es gibt halt Beiträge, es hat einen Unterschied, ob man einen Beitrag hat von einem kleinen Infostand irgendwo oder von einer größeren Recherche. Also das müsste dann schon unterschiedlich gewichtet werden und so weiter. Und dann entstand halt die interne Diskussion auch, wie man das eben moderiert. Es gibt ja, wie gesagt, nicht einen Journalismus, wie er jetzt bei Zeitungen ist, aber dass es doch moderiert wird, dass natürlich schon geguckt wird, dass bestimmte Sachen faschistisch und der ganze Kram ja eh nicht drin sind, aber auch, dass man eben Beiträgen unterschiedliche Dauer, unterschiedliche Präsenz und so weiter zubilligt. Diese Diskussion gab es dann schon länger. Es gab aber Leute, die das eher ablehnten, weil das eben Eingriffe waren, weil sie das als sozusagen Widerspruch zur Idee, jeder und jede ist selber Medium empfanden. Andere haben gesagt, das ist aber notwendig, damit in die Media überhaupt noch sozusagen weiter als Medium erhalten wird. Und daraus ist dann eben später dann 2012, 13 in die Media links unten entstanden. Deswegen fragen ja manche ja, wenn in die Media links unten verbot, warum in die Media und in die Media links unten und in die Media Deutschland gibt's ja noch. Also das waren dann die Leute, die eben länger schon darauf gedrängt haben, das besser zu moderieren. Also eben nicht einfach nur eine Plattform und möglichst nur zu gucken, dass keine anti-emanzipativen Inhalte reinkommen, sondern das auch zu moderieren, selber zu gucken, was kommt hoch, wo kommen Bilder rein und so weiter. Und der unmittelbare Anlass, 2009 war das, da gab es nämlich einen NATO-Gipfel in Straßburg, Kehl-Straßburg war das, das war da in diesem Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, und war auch die Gegenmobilisierung, auch in diesen Schweiz kam dann auch zu, Frankreich, Deutschland, Schweiz, auch Luxemburg, und da wurde dann im Grunde aus diesen Diskussionen, die es ja schon vorher gab, wurden dann umgesetzt und in die Media links unten wurde eben gegründet, eben mit diesem Konzept, das doch mehr zu moderieren und so weiter. Deswegen gab es dann diese zweimal, kann nicht sagen, dass es eine Abspaltung war, sondern es war im Grunde eine schon aus der Idee geborene, aber eine Weiterentwicklung, auch aus der Idee oder aus dieser Konzeption her, dass eben einfach nur Texte rein und dann hat es, dass das eben in der Praxis jetzt auch nicht immer bewährt hat, dass das vor allen Dingen viele Leserinnen und Nutzerinnen eher abgeschreckt hat mit der Zeit. Ja. Und deswegen ist dann eben dieser eher, also eben neben Intimedia, dann Intimedia links unten gewesen, was auch immer viel mehr genutzt wurde, gerade weil eben für Leute, die eben auch längere Texte oder Recherchen oder so weiter veröffentlichten, weil eben dann eher die Gewähr dafür war, dass die auch da besser präsentiert und beachtet wurden. Das war natürlich dann auch der Grund, warum man dann die Texte eher dann dorthin geschickt hat und warum das dann natürlich politisch auch relevanter wurde. Und wie gesagt, es gab dann halt beide eigentlich immer also eine ganze Zeit weiter, aber sie hatten einfach, man kann sagen, an Bedeutung verloren, auch technisch und so weiter, bis dann eben, wie gesagt, 2017 das Verbot kam. Und das Verbot war natürlich die unmittelbare Folge, so wurde es ja auch begründet, der eben Proteste, große Proteste in Hamburg nach dem Motto. Und es war natürlich noch immer mit dieser Vorstellung, ja, dieses Medium, das wäre koordinierend, die hätten sozusagen durch ihre Veröffentlichungen dazu beigetragen, zu militanten Protesten und so weiter. Also diese alte Kritik, die es von Anfang an gab und die es von Anfang an eigentlich im Fokus war, wurde da wieder ausgegraben. Nur eben gibt es da natürlich gar nicht die Beweise zu, weil eben, wie gesagt, auch die ganze Mobilisierung nach Hamburg, ja, also wie gesagt, da war Intimedia nicht der integrale Teil, sondern es gab ganz viele Gruppen mit eigenen Seiten, mit eigenen, ja, also extra für die Kampagnen und so weiter Seiten. Aber natürlich war der Grund, auch für das Verbot, weil ja direkt nach Hamburg ganz viele Politiker aller Parteien fast ja im Law and Order gesagt haben, das muss jetzt Folgen haben. Es war eine riesige Kampagne gegen die ganze Linke und es wurden alle möglichen auch Infoläden, soziale Zentren aus der ganzen Republik wurden angegriffen, wurde gefordert, dass die geschlossen werden müssten und so. Und dann wurde natürlich ganz schnell erkannt, das ist natürlich, hat überhaupt keinen Sinn. Also das ist halt überhaupt keine Grundlage. Erstens haben die meisten Zentren gar nichts damit zu tun gehabt. Bei einem war vielleicht mal in einem Schaufenster ein Plakat oder es gab mal eine Veranstaltung dazu, eine Vorbereitungsveranstaltung irgendeiner Gruppe. Selbst das nicht immer. Und vor allen Dingen hatten diese ganzen Zentren ja oft langfristige Verträge. Und deswegen war es natürlich völlig klar, dass das überhaupt keine Grundlage hatte, da irgendwelche Räumungssachen zu machen. Selbst bei der Flora, die ja in Hamburg war, hatte das ja nicht geklappt. Und da hat man dann natürlich Intimedia, das war natürlich auch vorher natürlich schon, also was vorher natürlich schon in der Diskussion, dass das womöglich verboten ist, hat man das natürlich dann genommen und zu sagen, seht her, wir machen jetzt auch, also wir kündigen nicht nur an, wir verbieten jetzt auch. Also das ist also durchaus, wenn man so will, soll damit eben Entschlossenheit, konservative Entschlossenheit suggeriert werden. Und wie gesagt, das Verbot ist natürlich, das ist ja das Besondere daran, ist ja sofort vollzogen worden, ist aber der Prozess darum, ob das überhaupt, wie gesagt, selbst in dem bürgerlichen Sinne juristisch, da wird ja der George ja vielleicht noch was sagen, rechtlich, das ist ja, der Prozess ist noch, hat noch gar nicht stattgefunden, der ist immer wieder verschoben worden, sicherlich gibt es da auch Probleme, dass das dann auch auf EU-Grundlage überhaupt zu machen ist, also das ist jetzt aber das Problem, da sollen sich Juristinnen oder so drum kümmern, das ist jetzt nicht mein Problem, für mich als, sagen wir mal, Journalisten ist eher diese Sache, dass ich sagte, dass natürlich das Intimedia oder auch Intimedia links unten, also auch ein Medium war, wo man natürlich auch Artikel, die man auch sagen, wir vielleicht in anderen Zusammenhängen auch schon in Zeitungen also veröffentlicht hatte, dann auch spiegeln konnte. Es gab extra eine Funktion, die dafür da war, auch bei Intimedia links unten, dass man Artikel, also dass man nicht einfach Artikel aus anderen Zeitungen jetzt da übernimmt, also sozusagen abkopiert, weil das ist natürlich nirgends erwünscht, dass man das doppelt und dreifach ist. Aber es gab eine Rubrik, dass man Artikel aus Zeitungen unterschiedlicher Art, Printmedien, also Online-Medien, dass man die dann eben mit der Quelle auch sozusagen dort dokumentiert, also wenn es für Diskussionszwecke ist, zum Beispiel Artikel, die jetzt irgendwie mit sozialen oder außerparlamentarischen Bewegungen zu tun hatte oder mit Repression oder so. Und das hat es natürlich auch gemacht, also ist insofern hat es halt Intimedia gar nicht als Konkurrenz gesehen, sondern als eine andere Form von Journalismus und wo ich auch immer so gesehen habe, dass es da also Überschneidungspunkte gibt. Viele, die vor 20 Jahren mal bei Intimedia angefangen hatten oder bei genau damals 99 oder Anfang des Jahres sind dann auch in andere Medien gegangen, auch in Printmedien oder in Online-Medien. Netzpolitik zum Beispiel sind einige der, zum Beispiel aus Berlin, der Gründerinnen der von Intimedia sind dann zu Netzpolitik gegangen. Das heißt, es gab da einfach auch einen Austausch und umgekehrt fand ich es halt auch wichtig, dass man eben auch als jemand, der noch in den Klasse, also auch als Journalist arbeitet, das heißt seine Lohnarbeit da macht, also das als Beruf sozusagen macht, dass da eben jetzt nicht so eine Trennung ist, dass man eben sagt, ja, das sind ja Medienaktivisten, damit haben wir ja nichts zu tun oder die gar als Konkurrentinnen sieht, sondern dass man sagt, nein, das ist ein eine willkommene Ergänzung und da sollte es eher Überlappungen geben. Und das ist aber, wie gesagt, natürlich auch eher bei linken Journalistinnen längst nicht überall so. Das ist auch, zeigt es an der Position zum Beispiel der Journalistenunion, also das ist die Journalistinnen-Gewerkschaft bei Verdi. Also Verdi ist ja, also die Journalistengewerkschaft ist ja Teil von, die tun es damit sehr schwer, weil da ist eher sehr, sehr stark, sie kennen ja auch dann die Presseausweise ausgeben und so, dass die so sagen, dass den Journalismus als einen besonders geschützten Teil haben und dass die Medienaktivismus und so, also gerade wo Intimedia und so, dann eher als, ja, letztes als Konkurrenz sind oder als Aufweichung des Berufsfeldes. Und dass sie dann auch die Gefahr sind, die es ja real auch gibt, also jetzt nicht weniger von Intimedia, aber von diesen Bürgerjournalisten, Bürgerinnenjournalismus, dass die dann sozusagen ersetzen, also dass die Leute umsonst arbeiten, Bilder machen oder so, dass die irgendwas sehen, irgendein Event, ein Unfall oder was und dann an irgendwelche Zeitungen oder Online-Magazine dann da schicken und dann da Journalisten dann irgendwie ja, die Arbeit wegnehmen. Aber da würde ich halt auch sagen, das ist natürlich dieser Strang innerhalb des Gewerkschaftsverbandes, dieser eher ausgrenzende, inkludierende Teil, die eben möglichst die im Berufsfeld schützen wollen und klein halten wollen, abgrenzen wollen. Ich bin da eher der Meinung, man müsste eher den Medienaktivisten oder Bürgerjournalistinnen sagen, die sollen für ihre Fotos und ihre Texte auch Geld verlangen. Also eher diesen Begriff ausweiten und sagen, ja, das sind auch Journalistinnen, die sollen dann gefälligst auch bezahlt werden und das fordern und nicht das eher aus, nicht eher abgrenzen. Aber das ist halt die aktuelle Diskussion und deswegen hat es auch zum Beispiel jetzt die Journalistenunion bisher nicht dazu verhalten, weder zum Intimedia links unten Verbot noch hier, also sie haben es auch abgelehnt jetzt zum Beispiel für Prozesskosten oder so aufzukommen, weil sie eben das nicht so als klassischen Journalismus sehen. Und es gab es gibt ja immer einmal im Jahr den Journalistentag von der Deutschen Journalistenunion und im Jahr 2018 gab es da auch einen offenen Brief genau an diese, also von linken Journalistinnen an den Journalistentag, der ist eben auch bei Labournet, kann man das auch, ist das auch dokumentiert, kein Kuscheln mit dem Gewaltapparat, da ging es genau um die Kritik, dass eben da auch noch die, auch der Journalistengewerkschaft da eben noch zu kooperativ ist, weil sie ja auch mit Presseausweis ausgibt und so ist damit als Teil der Staates sozusagen auf Augenhöhe sieht und genau das wurde da kritisiert. Und es wurde da auch angesprochen, natürlich das Intimedia-Verbot. Und es wurde eben, und das kann ich dann nochmal kurz zitieren, weil genau das wollte ich dann auch noch zum Abschluss nochmal sagen, ist das Problem bis heute, dass eben das Intimedia-Links-Unten-Verbot nicht als Problem von Einschränkungen von Pressefreiheit gesehen wurde. Also der Absatz in dem offenen Brief war, das Verbot von Intimedia links unten. Schwer von Begriff ist der Großteil der deutschen Presse auch in Sachen Intimedia links unten Verbot. Das Innenministerium konstruiert einen inoffiziellen Verein hinter diesem Portal und verbietet den. Das kann es mit jedem Internetauftritt machen, denn das Vereinsgesetz erlaubt das. Intimedia links unten ist ein Medium. Es stellt eine Plattform zum Zwecke der Publizistik zur Verfügung. Intimedia links unten hat im Laufe der Jahre schon mit Enthüllungen von uns reden gemacht. Für ein Online-Medium gilt das Delimediengesetz, das besagt, dass das Medium auf rechtswidrige Inhalte hingewiesen werden muss, bevor sie ihm zur Last gelegt werden können. Das ist nicht geschehen. Der konstruierte Verein wurde verboten, aber ein Strafverfahren läuft nach wie vor nicht. Es gibt in den Akten vage Hinweise auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes und zur Gefährlichkeit dieses Vereins, aber keine konkreten Anschuldigungen. Vorgeschoben wurde ein paar Aufrufe zur Gewalt, die sich im Laufe der Jahre unter die vielen Beiträge auf links unten gemischt haben. Und das ist halt nochmal immer das Wichtige, dass er eben betont werden muss, dass natürlich es ein pluralistisches Medium, also pluralistisch in dem Sinne war, dass sehr unterschiedliche Teile der außerparlamentarischen Linken dort veröffentlicht haben. Da gab es eben Graswurzler, die strikt gewaltfrei waren. Da gab es Leute, die irgendwie über ihren Antiverstand berichtet haben. Aber da gab es natürlich auch unterschiedliche Formen militanter Aktionen, die da eben dokumentiert waren. Es ging jetzt gar nicht darum, also auch uns oder mir jetzt auch nicht, wenn ich das gegen das Verbot bin, die einzelnen Beiträge also jetzt zu unterstützen und zu sagen, das war gut oder nicht gut, sondern es geht darum zu sagen, das war eine Realität der pluralen Linken Und darüber kann man dann ja streiten, über die einzelnen Aktionen oder über die einzelnen Sachen, die da standen. Das ist natürlich immer, ist ja immer sinnvoll und richtig. Aber wie gesagt, es ist, geht auf jeden Fall überhaupt nicht an, dass jetzt sozusagen dieses Medium selber als irgendwie mit diesen Inhalten verbunden wird. Es gab sehr unterschiedliche Inhalte und wie das im Medium so ist, wie gesagt, ist das natürlich Merkmal eines pluralen linken Mediums und es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn auch Journalistinnenunion oder zumindest linke oder auch linksliberale Journalistinnen und Organisationen dann zumindest so weit gehen zu sagen, sie verteidigen nicht, was da unbedingt die Inhalte, aber sie verteidigen, dass das veröffentlicht werden kann. Das ist das Mindeste, finde ich, was los ist. Und das wäre dann auch ein Aufruf an die Brandls und wie sie alle heißen, diese ganz linksliberalen Journalistinnen, die ja immer so auch so bekannt werden. Es ist auch immer so im Vordergrund, sind, wenn es irgendwo um Pressefreiheit geht, zum Beispiel am Tag der Pressefreiheit im März war das hier wieder, wo aber mit keinem Wort auch nur erwähnt wurde. Da wurde Türkei erwähnt, da wurden unterschiedliche Länder erwähnt, aber das Intimedia links unten Verbot wurde nicht nur nicht erwähnt, es wurde regelrecht verschwiegen. Also wir selber haben dann im Deutschlandfunk versucht, da gab es auch mehrere Sendungen zu dem Tag, Mediensendungen und so weiter, wo es Tag der Pressefreiheit mit Beispielen war, wo Hörerinnen anrufen sollten und was sie über Pressefreiheit, also was ihnen das sagt, das haben wir auch gemacht. Wir wollten eben sagen, ja, wenn wir Pressefreiheit oder Einschränkung von Pressefreiheit haben, dann brauchen wir gar nicht bis zur Türkei. Natürlich gibt es das dort auch, aber wir fangen schon hier an und wollten von 2 Jahre Verbot von Intimedia links unten reden. Das wurde also konsequent, es wurde einfach ignoriert, es wurde nicht gesendet und das ist natürlich kein Zufall. Das ist genau diese sozusagen Vorstellung, dass eben Medien erst da anfangen, wo es irgendwie eine Presseausweis gibt, wo das alles irgendwie in geregelten Gang ist und das ist aber eben, wie gesagt, Pressefreiheit, wie gesagt, braucht das aber gar nicht. Pressefreiheit fängt da an, wo eben Menschen irgendwer sozusagen mal sagen, sie machen Medien, sie verschicken Nachrichten, Fotos oder was auch immer und da fangen Medien an und da gilt es auch, die Pressefreiheit zu verteidigen und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ist das auch, wie gesagt, weiterhin diese Kampagne eben Solidarität mit Intimedia links unten unterstütze und warum ist zum Beispiel vor allen Dingen eine sehr starke Kritik an diesen linksliberalen Formen der Pressearbeit haben, die genau das ausblenden und damit eigentlich der Repression zumindest, also an ganz wesentlichen Momenten nichts entgegensetzen und das auch sehr bewusst und das, denke ich, sollte man auch mehr kritisieren.